Tag, meine Damen und Herren. Ich war das letzte Mal, glaube ich, vor anderthalb Jahren in Freiburg, genau genommen in Auburn. Und da haben wir diese wunderbaren Menschen besucht und besichtigt, die ihre Wohnungen nicht lüften, um ihre Energiebilanz nicht zu verderben. Und ich dachte, wenn das Freiburg ist, dann komme ich wieder. Nun, es ist wirklich ein idyllischer Ort, und dann haben wir ein bisschen spazieren gegangen. Es ist eine Bilderbuchstadt. Und ich frage mich, wie können in einer so schönen Stadt die Emotionen so aufeinander treiben? Wahrscheinlich müssen sich alle trotzdem gern haben, weil sie einfach sich aus dem Weg nicht gehen können in dieser kleinen Stadt. Und ich will nur sagen, dass ich wirklich niemanden kränken will. Ich bin in guter Laune hergekommen, in allerbester Absicht. Und ich danke Frau Weber, dass sie hier erschienen ist. Ich finde das ganz prima, weil ich will nicht zum Chor der Überzeugten reden. Ich will eigentlich überhaupt nicht predigen. Alles, was ich mache, nehmen Sie es mir bitte ab. Ich weiß, das ist atypisch. Aber alles, was ich mache, dient dazu, mir selbst Klarheit zu verschaffen. Ich weiß, in meinem Gewerbe muss man immer aufdrücken und sagen, ich möchte, dass die Welt ein Stück weit besser wird. Ich möchte den unterdrückten Baumwollpflücker in Alabama zu einem besseren Leben verhelfen. Notfalls auch den arbeitslosen Lehrlingen in Mecklenburg-Vorpommern. Nein, das möchte ich alles nicht. Ich möchte für mich Einsicht haben. Und nur deswegen arbeite ich. Und deswegen schreibe ich auch Bücher ab und zu oder ich treffe irgendwo auf, um mir selbst klar zu werden. Und der Kollateralnutzen dieser Aktivitäten ist, dass sich andere Leute gelegentlich auch für das interessieren, was ich mache. Aber noch einmal, in aller Bescheidenheit, mein Mitgliedsname ist ja modest. Das, was ich mache, mache ich primär für mich. Ich freue mich, wenn sich andere Leute interessieren, aber es ist nicht der Zweck für mich. Ich habe 1986 vermutlich mein wichtigstes, genau nicht mein bestes Buch geschrieben, Der ewige Antisemit. Ich habe es damals in einem Anfall von Naivität geschrieben. Ich habe zum Beispiel viele wichtige Bücher über den Antisemitismus, die man eigentlich lesen müsste, bevor man sich selber dazu äußert, nicht gelesen. Ich habe zum Beispiel Jean-Anderie und Silberner, den Professor Silberner, später gelesen. Und ich bin absolut sicher, wenn ich Jean-Anderie gelesen hätte, bevor ich mein Buch geschrieben habe, hätte ich mein Buch nicht geschrieben. Weil bei Jean-Anderie und bei Leon Poliakow zum Beispiel alles schon drin steht. Aber es muss vermutlich jede Generation mit solchen Themen selber fertig werden und sich selber damit 1986, das ist, lassen Sie mich kurz überlegen, 28 Jahre her, in diesen 28 Jahren hat sich überhaupt nichts geändert. Nur die Beispiele, die ich heute verwende, müssen aktualisiert werden. Aber die Situation ist die gleiche. Und ich wundere mich auch, dass so viele heute Abend hier sind. Und mir brennt vielen das Thema am Herzen. Und ich stelle damit auch gar keine böse Absicht. Aber natürlich frage ich mich, warum ist das Thema für Sie so wichtig? Ich bin vor Jahren nach Israel geflogen, wie Sie schon vermuten, um mein Geld da, mein Honorar in Naturalien entgegenzunehmen, also Pita, Hummus, Falafel und so weiter. Und hinter mir saß ein junges Pärchen und ich bekam zufällig deren Unterhaltung mit. Die sind zum Schalter gegangen am Flughafen, bei dem Last-Minute-Schalter, und haben gefragt, wo ist gerade Sonne? Und da hat man denen einen Aufenthalt und eine zwei Flugreisen nach Israel verkauft. Ich fand das großartig. Die waren vollkommen unschuldig. Die hätten genauso gut in die andere Richtung, auf die Azoren fliegen können. Und das hat mir richtig gut gefallen. Die verknüpften mit Israel nichts als Sonne und sie wollten zwei Wochen auf dem Strand rumgehen. Das ist wirklich ein Unterhalt. Also wie gesagt, 86 habe ich den ewigen Antisemiten geschrieben. Ich staune selber, wenn ich manchmal in dem Buch blättere, weil ich dann Zitate brauche oder Quellen habe, an die ich mich erinnern kann. Und seitdem ist sehr viel passiert, es hat sich nur nichts getan. Ein ganz seltsames Phänomen des rasenden Stillstands. Es gibt immer noch Versuche, den Antisemitismus zu definieren. Gunnar Heimson, Professor an der Uni Bremen, hat ein seltenes Buch geschrieben vor vielen Jahren, mindestens 10, 15 Jahre, wo er 40 verschiedene Theorien des Antisemitismus auflistet. Und alle sind richtig. Oder zumindest alle erscheinen plausibel. Der religiöse, der ökonomische Antisemitismus, der rassistische Antisemitismus, es ist immer was dran. Aber am Ende fragt man sich, warum? Die Antisemitismusforschung, wie sie zum Beispiel von Wolfgang Benz in Berlin vertreten wird, fragt sich immer, warum die Juden? Und kommt dann auf die Geschichte mit Jesus und dem Gottesmord und auf die Zinsen, die jüdische Wucherer erhoben haben. Das ist dann die Erklärung, warum die Juden. Mit anderen Worten, die Antisemitismusforschung rechtfertigt auf ihre logisch immanente Weise den Antisemitismus, indem sie Erklärungen dafür gibt, warum es okay ist, die Juden nicht zu nennen. Die Fragestellung, die ich für richtig halte, ist wäre nicht, warum die Juden, sondern warum die Juden. Warum gibt es diese Kontinuität, oder wie man heute sagen würde, die Nachhaltigkeit dieses Rassismus? Die absolute Nachhaltigkeit. Ich werde gleich dazu was sagen. Ich will nur ganz kurz, weil es ja auch um das Buch geht, die ersten zwei Absätze aus meinem Vorwort vorlesen. Der britische Historiker und Holocaust-Leugner David Irving ist ein praktizierender Antisemit. Ebenso der britische Pius-Bruder und Vaganten-Bischof Richard Williamson, der vorübergehend wegen Insubordination exkommuniziert wurde. Zu Champions League der Antisemiten gehört auch der deutsche Rechtsanwalt Horst Mahler, der bei der RAF war, bevor zur NPD stieß und den Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitung des Holocaust-Verfolgten gründete. 2009 wurde, wie vorhin schon erwähnt, wegen Volksverhetzung und Verwandte wegen 14 Längen Freiheitsstrafe verurteilt, wegen Brandenburg absetzt. Irving, Williamson und Mahler sind freilich Ausnahmen. Die meisten Antisemiten laufen frei herum und machen von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch. Denn, wenn von Antisemitismus die Rede ist, dann geht es fast immer um alte und neue Nazis, um Holocaust-Leugner und Rechtsradikale, um Glatzen, die Führers Geburtstag feiern und sich mit Zahlencodes wie 88, haha, gleich Heil Hitler, verständigen. Wenn aber der iranische Präsident Israel zu einem Krebsgeschwür erklärt und sich eine Welt ohne Zionismus wünscht, dann wird bis weit in die bürgerliche Mitte, also dort, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche gelesen werden, darüber diskutiert, ob ein verkappter Antisemit oder nur ein ehrenwerter Antizionist ist, der Jerusalem von der zionistischen Besatzung verteilen möchte. Damit sind wir mitten im Thema, bei dem Versuch, bei dem schon tragischen und komischen Versuch, eine Definition für Antisemitismus zu finden. Ich habe vorhin Gunnar Heinsohn erwähnt, es gibt zwei Definitionen, oder eine eigentlich, die ich sehr schätze. In Amerika sagt man, Antisemitism is, if you can't stand the Jews more than it is natural. Antisemitismus ist, wenn man Juden noch weniger leiden kann, als es an sich natürlich ist. Das finde ich eine Definition von den Waffen der Ehrlichkeit. Und ich finde, damit kann man leben. Es gab ein berühmtes Verfahren in den 70er Jahren in Amerika vor dem obersten Gerichtshof. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des Richters. Es ging nicht um Antisemitismus, sondern es ging um Pornografie. Und angeklagt war der Herausgeber und Chefredakteur des Hustler. Er hatte Berufung eingelegt, das Verfahren ging durch alle Instanzen. Und dann hat das oberste Gericht zu seinen Gunsten entschieden, was damals in Amerika eine absolute Sensation war. Und der Richter, der das Urteil schrieb, schrieb in das Urteil hinein, I can't define pornography, but I know it when I see. Ich kann Pornografie nicht definieren, aber ich weiß es, wenn ich es sehe. Und so geht es mir zumindest um Antisemitismus. Ich kann es auch nicht definieren. Ich kann Ihnen hier keinen Katalog aufstellen, aber wenn ich eine Karikatur sehe, die vor kurzem der Süddeutschen erschienen ist, mit dem Monster, dem das Frühstück morgens ans Bett servierte, oder kurz darauf in der Stuttgarter Zeitung eine andere Karikatur, in der sämtliche Klischees, die vom Stürmer und anderen narzisstischen, antisemitischen Organen immer wieder aufgetischt wurden, vorkommen, dann weiß ich, das ist Antisemitismus. Und dann warte ich nur darauf, dass der Chefredakteur sagt, das haben wir so nicht gemeint. Es zeugt dann halt von der Unbildung des Chefredakteurs, nicht mal von seinem bösen Willen. Und deswegen halte ich sämtliche Versuche, den Antisemitismus zu definieren, zwar für ehrenwert, vielleicht auch notwendig streckenweise, aber am Ende zum Scheitern verurteilt. Zuletzt hat die EU, was für einige Irritation sorgte, vermutlich besonders hier in Freiburg, zuletzt hat die EU ihre Arbeitsdefinition des Antisemitismus von ihrer Homepage gelöscht. Und da waren drei, vier Kriterien genannt, die vielleicht richtig waren, vielleicht auch nicht. Aber die Unsicherheit geht sehr weit und die Löschung dieser Definition war keine antisemitische Maßnahme. Irgendjemand muss aufgefallen sein, dass diese Definition zu wenig taugt oder einfach das Phänomen nicht abdeckt. Was immer wieder übersehen wird, was mich wirklich an dieser Debatte fasziniert, ich habe mich jetzt über ein Jahr oder fast zwei Jahre damit nicht beschäftigt, weil ich gerade auf dem Europa-Trip bin und ich Spannung dafür. Was immer wieder übersehen wird, ist etwas, was eigentlich so banal ist, dass ich mich trainiere, es zu betonen. Der Antisemitismus geht mit der Zeit. Es gibt überhaupt gar kein soziales Phänomen, das sich nicht wandeln wird. Alles wandelt sich. Sie tragen heute nicht die Jacken und nicht die Hosen und nicht die Brillen, die wir in den 70er Jahren getragen haben. Wir fahren andere Autos, wir kommunizieren anders. Aber beim Antisemitismus erlebe ich immer wieder dieses erstaunliche Phänomen, Entschuldigung, der Beharrlichkeit. In Deutschland ist die Messlatte für Antisemitismus der Holocaust. 6 Millionen. Alles drunter fällt unter die Kategorie Ordnungswidrigkeit. Und so kommt es, dass Leute, die den Antisemitismus der Nazis und den Holocaust sehr glaubwürdig, sehr überzeugt und aus vollem Herzen verurteilen, was keine schwierige Übung ist, 70 Jahre nachdem das passiert ist, dass die gleichen Leute zum Beispiel finden, der Iran habe ein Recht auf atomare Ausrüstung und es müsse Waffengleichheit in Nahen Mitteln aus dem hergestellt werden und da sei noch was dran, dass der Zionismus die größte Gefahr für den Weltfrieden ist. Also Leute, die lauter Stolpersteine in die Pflaster verlegen und dann wieder regelmäßig jedes Jahr einmal auf Hochglanz bringen, die am 9. November wirklich sich vor Erschütterung über die Reichskristallnacht gar nicht einkriegen können. In Berlin hat jetzt ein ganzes Festival zum 9. November stattgefunden. Unglaublich, wie man da die Vergangenheit bekämpft. Dieselben Leute finden nichts dabei, ernsthaft über die Existenzberechtigung Israels zu debattieren. Wobei schon die Debatte ein absolutes Unikum ist. Es hat noch niemand über die Existenzberechtigung von Guatemala eine Debatte gegeben. Was ich gerne persönlich mal führen würde, wäre eine Debatte über die Existenzberechtigung von Belgien. Stellen Sie sich vor, Belgien hört morgen auf zu existieren. Würde es jemand vermissen? Überhaupt nicht. Ein paar Pädophile werden vielleicht erschüttert oder müssen ein bisschen weiterfahren nach Saudi-Arabien. Aber im Prinzip würde doch niemand Belgien vermissen. Aber es wird eine Debatte geführt, die in keinem anderen Fall geführt wird. Wenn Sie so wollen, die Form der Sonderbehandlung, die früher gegenüber dem einzelnen Juden galt, wird heute gegenüber Israel abgezogen. Also ich sagte das schon mal, ich wiederhole mich, Auschwitz ist die Messlatte. Und deswegen bin ich auch, und das hat bei mir auch schon zu Konflikten geführt mit Leuten, denen ich mich sonst gut verstehe, ich bin gegen das Gerede von der Singularität des Holocaust. Wenn etwas singular ist, oder sagt man singulär? Eins von beiden. Okay. Also wenn etwas einmalig ist, dann muss man doch nicht auf die Straße gehen und nie wieder rufen oder während den Anfängen. Etwas Einmaliges kann per Definition sich noch nicht wiederholen. Aber natürlich wiederholt es sich in anderer Form. Er hat sich in Kambodscha wiederholt, es hat sich in Ruanda wiederholt, es hat sich in Srebrenica wiederholt. Wenn Sie aufhören, 6 Millionen zum Maßstab zu nehmen, dann sehen Sie, dass es sich leider wiederholt. Mit anderen Teilnehmern, mit anderen Tätern, mit anderen Opfern, mit anderen Maßstäben, quantitativ auf einem anderen Niveau, aber es wiederholt sich. So, das ist, finde ich, das Entscheidende, das Auschwitz als Messlatte. Ich reg das wahnsinnig auf, deswegen habe ich noch nie in einer Auschwitz-Gedenkfeier teilgenommen und bin auch absolut albern, wenn um den 27. Jänner herum der Befreiung von Auschwitz gedacht wird, wobei gelegentlich auch übersehen wird, dass Auschwitz von den Russen befreit wurde, von der Roten Armee. Wenn man sich so diese Gedenkveranstaltungen anguckt, könnte man geradezu meinen, Auschwitz ist von der deutschen Friedensbewegung befreit worden, was ja eindeutig nicht der Fall ist. Was mich dann weiter fasziniert, ist etwas, das ich mir auch nicht erklären kann. Und ich kann versuchen, das Ihnen zu erklären. Sie können in jeder Rede der letzten 3 Jahre eine Phrase finden. Eine absolute Phrase. Eine hohle Phrase. Der Antisemitismus ist in der Mitte der Gesellschaft. Aber fragen Sie mal, was die Mitte ist. Dann versagt das Erinnerungsvermögen der Leute, die den Tatbestand beklagen, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Weil in der Mitte der Gesellschaft leben ein paar Leute, die Anwälte haben, die dann furchtbar empören, wenn sie das Antisemiten hingestellt werden. Und ich finde das prima, dass sich Leute wehren, das ist für mich in Ordnung so. Sie hätten einen besseren Anwalt nehmen sollen, Frau Weber, und nicht diese schreckliche Karikatur von Anwalt aus München, der Ihnen wirklich nicht geholfen hat. Ich hoffe, die Rechnung ist nicht so hoch ausgefallen. Bitte? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und diesen hätte ich Ihnen bestimmt nicht empfohlen, weil so schlimm kann ich sie Ihnen gar nicht meinen. Um in diesen Winkel als Advokaten zu empfehlen. Ja. Kann bei uns im Container ausgehandelt werden oder Ich palabere, ja. Ja. Aber wissen Sie, solange Sie sitzen bleiben und darauf warten, dass ich konkret werde, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Warten Sie doch einfach ab. Können wir den Ausbruch der Aggressionen noch ein paar Minuten verschieben? Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie eine konkrete Aussage in den ersten 5 Minuten erwarten, dann müssen Sie zu Sarah Wagenknecht gehen. Dann sind Sie hier verkehrt. Die kommt gleich auf den Kapitalismus zu sprechen. Das ist eine super Braut, wirklich. Kapitalismus ist die Ursache für alles, auch für meine Heiserkeit. Ja. Also, die Mitte der Gesellschaft. Wo ist die Mitte der Gesellschaft? Die Mitte der Gesellschaft ist zum Beispiel da, wo die Herren Grass und Augstein siedeln. Und wenn Grass ein Gedicht schreibt, in dem er Israel als größte Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet, dann kann man das natürlich eine literarische Meinungsäußerung sehen. Aber ich frage mich zum Beispiel, warum er nicht ein ähnliches Gedicht über Nordkorea jemals geschrieben hat oder jemals schreiben wird. Warum ihn alle anderen Blutvergießen dermaßen kalt lassen. Warum es vom Café Palestine, korrigieren Sie mich, wenn ich nicht irre, bis jetzt keine Äußerung gibt zu diesem kleinen Blutbad, das seit 2 oder 3 Jahren in Syrien stattfindet. Warum hier alle Leute auf die Barrikaden gehen, wenn es um Israel geht, manchmal zu Recht, manchmal auch nicht. Aber warum deren moralisches Empfinden und deren Gewissen dann erwacht, wenn 2 Gruppen von Bösewichten klar definiert werden können, Amerikaner oder Israelis, oder am besten alle beiden. Grass ist ein Antisemit, auch schon ein Antisemit, aber nur dann, wenn sie eben sich daran erinnern, dass man nicht Antisemit sein muss, um Auschwitz verurteilen zu müssen. Es gibt Leute, die Auschwitz verurteilen und trotzdem sehr vital Antisemiten sind. Die Eltern unter Ihnen können sich vielleicht noch an ein altes Theaterstück erinnern, das in den 80er Jahren für Aufregung sorgte. Das war auch damals der Auslöser für mein Buch, der ewige Antisemit, fast in das Stück. Die Stadt, der Müll und der Tod. Da geht es wesentlich um einen jüdischen Spekulanten, eine unangenehme Gestalt, ein jüdischer Spekulant. Und die halbe Republik ist damals über Fassbinder hergefallen, wegen Vorwurf, ist ein Antisemit. Ich habe ihn verteidigt. Fassbinder war kein Antisemit. Fassbinder war kein Antisemit. Er lässt an einer Stelle seines Stückes den Antisemiten sagen, wäre der Jud doch geblieben, wo er herkommt, könnte ich heute ruhig schlafen. So aber, weil der Jud da ist, habe ich keine Ruhe. Nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß richtig zitiert. Und dann sagt er an das Antisemitenstück von Fassbinder, so denkt es mir. Und ein Antisemit würde nie sein eigenes Es reflektieren, weil er hat keins. Er glaubt, dass er ein ganz sachlicher, objektiver Mensch ist, der den richtigen Zugang zum Thema hat. Und genauso die Männer, die Frauen vergewaltigen, sich nicht für Frauenfeinde oder Frauenhasser halten. Im Gegenteil, sie tun den Frauen in ihrer Vorstellungswelt nur einen Gefallen. Genauso glaubt der Antisemit, dass er die Juden gut meint und dass er sie davor warnen will, in die Fußstapfen der Nazis zu treten. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass es jetzt eine Entscheidung des Bundestages gibt, basierend auf einer Initiative der Grünen, über eine informierte Kaufentscheidung. Die informierte Kaufentscheidung bedeutet, dass Sie im Supermarkt sehen können, ob die Ananas und die Kiwis und die Tomaten aus den besetzten Gebieten kommen oder aus Israel selber. Ich hätte im Prinzip gegen diese Regelung nicht einzuwenden, wenn sie nicht so partikular eingesetzt worden wäre. Es gibt keine ähnliche Regelung für Tomaten, die aus dem türkisch besetzten Nordzypern kommen. Es gibt nichts, das auf eine Unterscheidung der Produkte hinzielt, die aus Marokko kommen oder dem von Marokko besetzten Teil der Westsahara. Und vor allem, was ich besonders schlimm finde, es gibt nichts, das uns auf die Herkunft von Produkten hinweisen könnte, die in Tibet hergestellt werden, einem Land, das von China besetzt wurde und seit über 60 Jahren besetzt gehalten wird. Und diese Einseitigkeit, diese Fixierung, diese Obsession, diese krankhafte Hinwendung zu Israel und den Juden macht das Wesen ein bisschen nicht mehr aus. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel noch erzählen. Kann ich den Computer haben, bitte? Es gibt das habe ich gar nicht. Nein. Ist okay, da muss ich also erinnern, was ich hier. Es gab einen Eintrag von Jürgen Totenhöfer, der mit jedem Taliban verhandeln möchte und sich immer wieder in Todesgefahr begibt, um dann darüber in jeder Talkshow zu erzählen, und sich vor kurzem nicht entblödet hat, ein Video zu zeigen, auf dem sein Fahrer von einer Rakete getroffen wird, um sozusagen den Mitleidsbonus für sich selbst zu reklamieren. Es gibt einen Satz, den Jürgen Todenhöfer vor kurzem auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, im Zusammenhang mit einem Bericht über seinen Besuch in Gaza. Und der ganze Besuch in Gaza verlief etwa so, wie ein konspirativer Besuch im Warschauer Ghetto vor 70, 80 Jahren. Er hat sich in einen Tunnel eingeschmuggelt und erzählt, wie toll es war, dieser eine Tag in Gaza. Und er schließt diesen Bericht über seinen Besuch in Gaza mit einem Zitat, mit diesem Zitat: Wer Hitler abschütteln will, muss die Palästinenser verteidigen. Noch einmal: Wer Hitler abschütteln will, muss die Palästinenser verteidigen. Dieses Zitat ist nicht mal von Todenhöfer. Dieses Zitat hat Todenhöfer aus einem Vortrag, den Alfred Grosseur im Jahre 2006 gehalten hat. Für diesen Vortrag, den er gehalten hat, gibt es meinen einzigen Beleg, nämlich einen kurzen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, wo dieses Zitat auch erwähnt wird, im Jahre 2006. Dieses Zitat muss Jürgen Todenhöfer ausgeschnitten und gut aufgehoben haben, für den Fall, dass er irgendwann im Jahre 2013 nach Gaza fährt und diesen Besuch in Gaza mit dem Satz begründet: Wer Hitler abschütteln will, muss die Palästinenser verteidigen. Und er sagt auch in der Einführung zu diesem Zitat, Todenhöfer, der Satz sei von dem jüdischen Politologen Alfred Grosseur. Also muss er stimmen. Dass dieselbe Rechtfertigungshaltung ist, wie die Reden, die Gilad Atzmon hier gehalten hat. Der Subtext lautet: Ja, wenn es ein Jude sagt, muss es stimmen. Ich weiß, ob es für Sie eine große Überraschung ist, aber der Anteil der Idioten unter den Juden ist ungefähr genauso hoch wie die Nicht-Juden. Und dass ein Jude etwas sagt, macht es weder richtig noch falsch. Es ist allenfalls diskutabel. Aber warum beruft sich ein Mann wie Todenhöfer, der selber promoviert hat und überhaupt nicht blöd ist, ganz im Gegenteil, warum beruft sich er Alfred Grosseur? Und er sagt nicht der Politologe Alfred Grosseur, sondern der jüdische Politologe Alfred Grosseur. Stellen Sie sich vor, Sie lassen ihm mal ein paar Schuhe machen und sagen: Der jüdische Schuhmacher Schlomo Grosseur. Stellen Sie sich das mal vor, der macht besonders gute Schuhe, nicht? Oder ein jüdischer Zuckerbäcker oder was auch immer. Würde nie passieren. Grosseur ist genauso eine antizionistische Marionette wie Gilad dazu. Grosseur, ich weiß gar nicht, ob er jüdisch ist, die Familie war katholisch, er ist katholisch erzogen worden, die Eltern haben Deutschland 1933 verlassen, weil sie als Freimaurer gefährdet waren, nicht als Juden. Hat sein Judentum sehr spät entdeckt, ungefähr 10 Jahren. Die Entdeckung seines Judentums fällt ungefähr zusammen mit seiner Verrentung, als er dann sich auf ein neues Aufgabengebiet stürzen konnte, um dann doch noch zu ein paar Tagungen eingeladen zu werden. Und in diesem Satz haben sie das ganze Drama des deutschen antisemitischen Antizionismus der späten Jahre des 20. Jahrhunderts, der Beginn dieses Jahrhunderts: Wer Hitler abschütteln will, muss die Palästinenser verteidigen. Dieser deutsche Antizionismus oder Antisemitismus ist nichts als eine deutsche Entlastungsoffensive. Und das, muss ich sagen, halte ich den Deutschen zugute. Sie machen das nicht aus Bosheit. Sie machen es, weil sie in der Tat unter ihrer Geschichte leiden. Und weil dieses schreckliche Nazi-Paket immer noch hier im Raum schwebt, deswegen ich persönlich finde, man sollte jetzt die Geschichte Geschichte sein lassen. Weil die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, sind absolut bizarr. Absolut absurd. Johannes Gross hat das, was heute bei uns passiert, in dem wunderbaren Satz zusammengefasst: Je länger das Dritte Reich zurückliegt, umso stärker wird der Widerstand gegen Hitler um die Seite. Und genau das ist der Fall. Es gibt diesen nachgeholten Widerstand und ein Teil dieses nachgeholten Widerstandes richtet sich darauf hin, aus den Opfern von damals die Täter von heute zu machen. Und im Prinzip könnte man sagen, je mieser sich die Israelis benehmen, in der Tat benehmen sie sich ziemlich oft, ziemlich mies, je mieser sich die Israelis benehmen, umso wohler fühlen sich viele Deutsche, weil sie damit entlastet werden von der historischen Last, die sie eigentlich gar nicht tragen müssen. Ich mache niemanden für seine Eltern verantwortlich, niemanden für seine Großeltern. Ich fand es vollkommen albern, dass unser derzeitiger Vizekanzler Sigmar Gabriel vor ein paar Monaten plötzlich seinen Nazi-Vater entdeckt hat. Das kam ihn ganz überraschen. Erstens, er hatte einen Vater und es gab das Dritte Reich. Und die Kombination aus beiden Tatsachen war: Papa war dabei. So what? Es gibt genug Gründe, Sigmar Gabriel Dackel zu prügeln, was er heute macht. Aber mit Sicherheit nicht für seinen Vater, weil dafür kann er nicht. Aber warum packt er das aus? Selbstinszenierung. Und ich sage es noch einmal, dieser Antizionismus, über den wir reden, über den ich schreibe, der auch das Thema von Michael Landmann ist, der in einer unglaublich großen Zahl von Büchern inzwischen abgehandelt und dokumentiert wurde, hat mit Israel nichts zu tun. Er ist auch kein Zeichen des Wohlwollens und der Fürsorge den Palästinensern gegenüber, die ich für berechtigt halte. Also Wohlwollen und Fürsorge. Weil man sich wirklich mit denen in der Tat solidarisieren sollte und helfen sollte, dass deren Elend aufhört. Aber dann ist der Adressat nicht nur Israel, dann sind die Adressaten auch die arabischen Länder und die UNRWA und die Vereinten Nationen und ganz viele andere Agenturen. Was wir hier erleben, ist ein Versuch eines Teils, ich sage es ganz vorsichtig, weil man darf ja nicht generalisieren, man muss ja differenzieren. Was wir erleben, ist der Versuch, der teilweise erfolgreiche Versuch, sich von der Geschichte zu entlasten, indem man sich auf das Verhalten der ehemaligen Opfer kapriziert. Und der größte Zynismus des 21. Jahrhunderts ist, wenn Leute, die hier allenfalls Gefahr laufen, mit der S-Bahn zu spät zu kommen, Leuten in Israel, die im Einzugsbereich der Hamas-Raketen leben, sagen, wie sie sich verhalten sollen. Und das ist etwas, was ich viel mehr übel nehme, als ich jeden Nazi, der irgendwelche Hakenkreuze hinschmiert, übel nehme, dass er das tut, weil das ist Kostümnationalsozialismus. Das ist nichts, was wirklich Bezug hat zur Wirklichkeit der Bundesrepublik. Das andere hat es aber. Die reine Entlastungsoffensive. Es gibt dafür auch einen akademischen Begriff, den ich vor kurzem das mitbekommen habe. Der ist aber so akademisch, dass ich ihn kaum verstehe. Schuldentlastungsantisemitismus. Also ich ahne, was damit gemeint ist. Aber ich könnte ganz einfach sagen, wir kennen das Verfahren aus anderen Zusammenhängen und ich vergleiche das sehr oft, wenn Sie gestatten, so mit der Frauenproblematik. Und dann sagen wir, eine Frau, die sich einer sexuellen Attacke ausgesetzt gesehen hat, dann wird der Verteidiger des Vergewaltigers immer versuchen, ihren Leumund kaputt zu machen. Und wenn der Verteidiger rauskriegt, dass die Frau nicht als Jungfrau in die Vergewaltigung gegangen ist, sondern vielleicht Gott behüte schon mal Beziehungen hatte, dann wird das als mildernder Umstand dem Vergewaltiger angerechnet werden. Und genau das, ich fahre es gerne, so auf plastische Beispiele auf die Individualebene zurück, genau das passiert bei der Optik, bei der Sicht auf den Nahostkonflikt. Je schlimmer sich die Opfer von gestern benehmen, umso besser fühlen sich die Täter von gestern heute. Ich danke Ihnen. Thank you.